Klerisei von Nikolai Leskow, gelesen von Scheikmar. Viertes Buch, erstes Kapitel. Das Leben ist zu Ende, das Erdenwallen beginnt, hatte der Barroso im letzten Augenblick vor seiner Abreise gesagt. Dann war er das Dreigespann den Berg hinaufgesaust und hatte ihn den Blicken der Seinigen entzogen. Die Leute, die ihm das Geleit gegeben, blieben noch eine Zeit lang, bis endlich ein jeder seines Weges ging. Die Nacht brach herein, alle Pforten und Pförtchen wurden verschlossen und verriegelt, und der Mond konnte aus seiner blauen Höhe auf dem vereinsamten Pfarrhofe nur noch die ebenfalls vereinsamte Natalia Nikolaevna erblicken. Sie beeilte sich nicht, ins Haus zurückzugehen, sondern saß weinend auf der Veranda, von der ihr Mann vor kurzem heruntergestiegen war. Schluchzend drückte sie ihren kleinen Kopf gegen das Geländer. Ach, sie hatte keinen Freund, keinen Tröster. Doch nein, ein Freund war da, ein treuer, zuverlässiger Freund. Plötzlich wurde das Pförtchen weit aufgerissen und vor die weinende Alte trat der Diakon Apchilla. Er war barhäuptig, in einem kurzen, dicken Leibrock und weiten Hosen und mit mehreren Säcken beladen. Hinter sich zog er zwei Pferde, deren jedes ein großes, schweres Bündel auf dem Rücken trug. Natalia Nikolaevna sah schweigend zu, wie Apchilla die Pferde in den Hof führte, sie von ihrer Last befreite und wieder zum Pförtchen ging, das er mit der Energie eines sorgsamen Hausvaters verschloss und den Schlüssel in die Tasche steckte. »Diakon, du kommst zu mir!« rief Natalia Nikolaevna, welche seine Absicht begriffen hatte. »Ah, du leidende Mutter, ich bin gekommen, dich zu behüten.« Sie umarmten und küssten sich, und Natalia Nikolaevna begab sich in ihr Schlafzimmer, um dort weiter zu wachen. Apchilla aber brachte seine Pferde in die Scheune, breitete dann eine Filzdecke auf der Veranda aus, streckte sich lang auf derselben aus und vertiefte sich in den Anblick des Sternenhimmels. Während der ganzen Nacht schlief er nicht. Er dachte nur daran, wie er seinem Justizminister helfen könnte. Das war etwas anderes als den Warnavka verprügeln. Hier war Verstand nötig. Aber was kann der Verstand allein, wenn ihm keine äußere Gewalt zur Seite steht? Ja, hätte man, wie es in den Märchen erzählt wird, einen Zaubermantel oder 7 Meilenstiefel oder eine Tarnkappe, dann würde er gewusst haben, was er zu tun hätte. So aber, der Diakon wusste sich absolut keinen Rat. Und dennoch musste etwas unternommen werden. Als Apchillas Gedanken beim Zaubermantel und bei der Tarnkappe angelangt waren, da kam es dem an keinerlei sophistische Grübeleien gewohnten vor, als fiele eine kaum noch zu tragende Last, eine kaum noch zu tragende schwere Last ihm von der Seele. Er atmete auf und flog selbst auf dem Zaubermantel in die Ferne hinaus. Unsichtbar trat er in den 7 Meilenstiefeln und mit Tarnkappe zu dem einen und dem anderen der hohen Würdenträgern, zu denen er ohne Zaubermittel nicht hoffen konnte zu gelangen. Er weckte sie durch einen sanften Rippenstoß aus dem Schlaf und sagte, »Dem Pfarrer sei lief keinen Leid an. Er arbeitet sonst, wenn es zu spät ist, zu bereuen haben.« Als die hohen Herren die Stimme des Unsichtbaren vernahmen, warfen sie sich unruhig auf ihrem Lager hin und her, sprangen plötzlich auf, liefen hinaus und schrien, »Um Gottes Willen, nehmt euch des Pfarrer Savilisch an!« Aber das alles lässt sich in unseren Tagen nur mit Hilfe von 7 Meilenstiefeln und einer Tarnkappe erreichen. Und es war gut, dass Apchilla rechtzeitig daran gedacht und sich damit versehen hatte. Dank ihnen allein konnte der Diakon in seiner gelben Nankingkutte in einen strahlenden Palast dringen, dessen Glanz ihn so unträglich blendete, dass er selbst nicht froh war, sich dort hineingewagt zu haben. Die Städte, welche er vorher besucht hatte, hätte schließlich wohl auch genügt, aber die 7 Meilenstiefeln waren in Schuss gekommen und hatten ihn an einen Ort gebracht, wo er infolge der blendenden Helle kaum etwas unterscheiden konnte, so dass er Savilisch und seine Mission am Ende ganz vergaß und nur noch dachte, wie er wieder fortkommen könnte. Die geschwinden Stiefel aber trugen ihn immer höher und höher hinauf, und das Zauberwort, das ihnen Halt gebieten konnte, hatte er vergessen. »Verbrenne! Bei Gott, ich verbrenne!« schrie der Diakon und versuchte sich, hinter einem vor ihm auftauchenden kleinen Schattenflecken zu verbergen, als ihm zu seiner Verwunderung aus diesem Fleckchen die sanfte Stimme des Zwerges Nikolai Afanasjewitsch entgegentönte. »Hört doch auf, Vater Diakon, im Schlaf zu schreien, dass er verbrennt. Allenfalls vor Scham müssten wir alle verbrennen«, sprach der Zwerg, das Gesicht des Diakons durch seine kleine Gestalt vor der Sonne schützend. Abhiller sprang auf, stürzte zur Wasserpütte und leerte zweimal hintereinander den großen eisernen Schöpfkrug. »Von was für einer Scham redest du da, Nikola?« fragte er, seine Locken mit Wasser anfeuchtend. »Ey, wo ist unser Propst, hä?« »Der Propst, Freund Nikolaus, ist futsch. Gestern haben sie ihn weggeschafft.« »Was heißt das, futsch, mein Herr? Wir müssen frei bekommen.« »Liebster, ich habe die ganze Nacht darüber geredet. Ich kriege nichts heraus.« »Das ist es eben. Einen Stein ins Wasser werfen kann jeder. Aber ihn zurückbekommen...« Und Nikolai Afanasjewitsch wackelte auf seinen knarrenden Stiefelchen in das Zimmer der Pröbstin, hielt sich hier einen Augenblick auf und bat dann den Diakon, ihn zu begleiten. Beide begaben sich erst zum Polizeichef und nachher zum Richter. Mit beiden hatte der Zwerg eine lange Beratung, aber weder der eine noch der andere konnte ihm etwas Tröstliches sagen. »Das Einzige, was ich tun kann«, sagte plötzlich der Richter, »ist, an den Staatsanwalt in der Gouvernementsstadt zu schreiben. Er ist ein Studiengenosse von mir und wird sicher gern bereit sein, irgendetwas für den Probst zu tun.« Der Vorschlag fand lebhaften Beifall beim Polizeichef. Nikolai Afanasjewitsch dachte anders darüber, hielt es aber für unangebracht zu widersprechen. Nun fragte sich's, wie man den Brief an seine Adresse gelangen ließ. Die nächste Post ging erst in 2 Tagen. Eine Estafette schien beiden Beamten zu pomphaft. Zudem konnte die Postmeisterin, die Freundin der Mosessows, den alle nach den von Abhiller gemachten Angaben für den eigentlichen Denunzianten hielten, diesem Ehrenmann mit derselben Estafette Nachricht geben. Als er von dieser Schwierigkeit vernahm, erklärte der Diakon, er würde schon alles regeln. Wenn der Brief nur fertig sei, setze er seinen Kopf zum Pfande, dass er sich morgen in den Händen des Adressaten befinde. Abends, als es schon dunkelte, erschien von dem Hause des Vaters Zacharie ein riesiger, schwarzer Reiter, klopfte sacht ans Fenster und rief den sanften Popen beim Namen. Zacharie öffnete das Fenster und fragte, als den Reiter erblickte, »Bist du es, der da als Schreckgespenst kommt?« »Psst! Ruhe und Schweigen! Tun Not!« antwortete der Reiter geheimnisvoll und suchte, sein ungeduldiges Ross durch kräftigen Schenkeldruck ruhig zu halten. Zacharie sah sich nach allen Seiten um, Straßenufer waren menschenleer, und flüsterte. »Wohin willst du und was beabsichtigst du?« »Ich kann euch nicht mitteilen, ich habe mein Wort gegeben«, antwortete der Reiter mit derselben geheimnisvollen Miene wie vorhin. »Ich bitte euch noch. Sucht mich morgen nicht und fragt nicht nach dem Zweck meines Reits. Doch habe ich auch mein Wort gegeben. Ich will es euch allegorisch sagen. Nordwärts zieht den Kosaken hin und nicht nach Ruhe steht sein Sinn. In der Mitte aber habe ich ein Schreiben an den Zaren Peter über den Hetman, den Verräter. Habt ihr verstanden?« »Nichts habe ich verstanden.« »So muss er auch bei einer richtigen Allegorie sein.« Der Reiter schlug sich mit der Faust gegen die Brust und sagte, »Das eine wollt ihr noch nicht, Vater Zacharie, dass der Reiter kein Kosak ist, sondern Zartier kann abkillen und dass mein Herz die Kränkung nicht dulden vermag. Mein Verstand aber kein Mittel findet, ihm zu helfen.« Nach diesen Worten ließ der Diakon seinem Pferde die Zügel fahren, drückte es mit den Knien zusammen und ritt nicht, sondern flog davon, sodass seine Locken, die langen Enden und weiten Ärmel seiner Kutte der Schweif und die Mähne des Pferdes wild flatternd vom dunkelblauen Hintergrund des nächtlichen Himmels abstachen. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.